rauf und runter. Zunächst bewohnte noch niemand den Bunker, auch Hitler nicht. Er aß und schlief, bis das nach einem schweren Bombentreffer nicht mehr möglich war, noch immer in seiner Wohnung in der alten Reichskanzlei im ersten Stock. Selbst bei Fliegeralarm suchte er den Tiefbunker nicht auf, meistens nicht einmal den Luftschutzkeller. Und wenn er ihn denn betreten hatte, verließ er den Schutzraum unmittelbar nach der Entwarnung. Nicht selten aber zog es ihn gerade bei Alarm in die oberen Räumlichkeiten. Dann könne er sich ein besseres Bild vom Angriff machen, erklärte er. Einmal trat er mit meinem Kameraden Josef Joschi Graf sogar während eines Fliegeralarms ins Freie. Der arme Joschi war schrecklich aufgeregt und versuchte Hitler verzweifelt dazu zu bewegen, Schutz zu suchen. »Ach was, mir passiert schon nichts«, entgegnete Hitler ungerührt. Noch immer auch mitten im Inferno der altbekannte Standardsatz. Joschi verwies auf den Splitterregen, den die Flak verursachte und der über der Reichskanzlei niederging. Doch auch das beeindruckte ihn nicht. Die eingehenden Nachrichten zur militärischen Lage erwarteten wir gespannt, jedoch zunehmend ohne große Hoffnung. Am 11. März besuchte Hitler überraschend das Hauptquartier der 9. Armee in Bad Sarrow, zwischen Frankfurt an der Oder und Berlin gelegen. Das war sein letzter Truppenbesuch. Die täglichen Lagebesprechungen begannen jetzt meistens gegen 15 Uhr. Sie fanden zunächst in Hitlers Arbeitszimmer in der neuen Reichskanzlei statt. Der Konferenzsaal in der alten Reichskanzlei war durch Bomben schwer beschädigt worden. Die große Lage dauerte in der Regel zwischen 2 und 3 Stunden. Gegen Mitternacht und 1 Uhr früh wurde zudem eine Nachtlage abgehalten. Hitler entwarf fortwährend neue Strategien, um das Blatt in letzter Minute zu wenden. An ein solches Wunder glaubte von uns Kameraden allerdings niemand mehr. Es ging längst nur noch um das Wie der Niederlage. Welchem Schicksal würden wir als Besiegte und speziell wir aus Hitlers engster Umgebung entgegensehen? Etwa Mitte März traf Eva Braun in der Reichskanzlei ein. Sie blieb nur kurz, tauchte aber einige Tage später überraschend ein weiteres Mal auf. Es stellte sich heraus, dass niemand über ihr Kommen informiert war, Hitler eingeschlossen. Der war alles andere als erfreut über Evas Erscheinen und bemühte sich nach Kräften, sie zur Rückkehr nach München zu bewegen. Auch alle anderen taten das. Doch sämtliche Überzeugungsversuche waren vergeblich. Eva Braun gab klar zu verstehen, dass ihr Platz jetzt an Hitlers Seite sei und sie keiner umstimmen könne. Sie wirkte fest entschlossen. Die Kameraden seufzten, aber ich war eigentlich ganz angetan von Evas Anwesenheit. Die düstere Atmosphäre wurde durch ihre fast ungebrochen heitere Art etwas aufgehellt. In der Nacht vom 12. auf den 13. April 1945 nach der späten Lage begegnete ich Pressesekretär Heinz Lorenz. Er war sehr aufgeregt und fuchtelte mit einem Fernschreiben vor meiner Nase herum. Nachdem er beim Führer gewesen war, erfuhr auch ich, dass Franklin Roosevelt tot war. Lorenz berichtete, Hitler sei nach Erhalt der Nachricht zwar zunächst aufgesprungen, habe danach aber recht nüchtern gesagt, ein halbes Jahr zu spät. Dennoch habe er auf eine entsprechende Vorahnung verwiesen. Goebbels wiederum schien durch Roosevelts Tod tatsächlich neue Hoffnung zu schöpfen. Noch einmal war von einer Wende die Rede. Allerdings ergab sich in der Folge überhaupt nichts, was auf diese Wende hätte hindeuten können. Ich scherte mich immer weniger um die Dienstanweisung, mich in vermittelte Gespräche nur zur Sicherstellung der Tonqualität ab und zu hineinzuschalten, sondern hörte jetzt alles mit, was über meinen Kopfhörer ging. Ständig versuchte ich, an Neuigkeiten heranzukommen. Es war völlig klar, die Westmächte trieben ihre militärischen Aktionen mit dem Ziel der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands unvermindert weiter. Auf die Möglichkeit eines Separatfriedens in letzter Minute deutete nichts. Hitler vermochte es bis zuletzt nicht zu fassen, dass sich die Engländer nicht gemeinsam mit ihm doch noch gegen den Bolschewismus stellten. Meine Dienstzeiten konnten schon seit Februar nicht mehr als normal bezeichnet werden. Sie waren Hitlers Rhythmus angepasst. Die Nacht wurde zum Tag und der Tag zur Nacht. Die letzte Lage begann selten vor Mitternacht, meist dauerte sie nun bis in den frühen Morgen. Die Keller- und Bunkerräume füllten sich zusehends. Mir schien, sämtliche Angehörige der Staats- und Parteiführung wurden hier einquartiert. Dazu kamen die Ordonnanzen, sie bewohnten die Katakomben in der neuen Reichskanzlei. Die ersten Räume, die man dort am Ende der Kannenbergallee erreichte, waren die von Luftwaffenadjutant Nikolaus von Below, Otto Günsche und General Wilhelm Burgdorf. In diesem Trakt befanden sich auch die Bereiche von Martin Bormann und dessen Mitarbeitern. Weiter hinten lagen die Räume der Sekretärinnen, daran schlossen sich die Büros von Himmlers Verbindungsoffizier Hermann Fegelein, General Hans Krebs und Major Bernd Freitag von Loringhofen an. Schließlich hatten noch Vizeadmiral Hans-Erich Voss, Botschafter Walter Hevel und die Flugkapitäne Hans Bauer und Georg Betz dort Zimmer. Weitere standen dem Hauspersonal zur Verfügung. Ganz am Ende dieses Kellers hinter der Kantine und den Garagenräumen wohnten die Angehörigen der Fahrbereitschaft. Dort befand sich auch das Büro von Hitlers Fahrer Erich Kempker. In einem großen Kellerraum mit Zugang von der Vossstraße hatte man ein Notlazarett eingerichtet. Viele Zivilisten suchten hier Zuflucht, das Lazarett war schnell völlig überfüllt. Nun saßen wir also wie das ganze deutsche Volk in Kellern, und über uns lag das Land in Trümmern.